In Zusammenhang damit, dass die USA, Japan und Südkorea wiederum eine gemeinsame Militärübung gegen die TVIAK begonnen haben, gab ein Sprecher des TVIAK-Außenministeriums am 22. Oktober Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte Folgendes. Am 22. Oktober haben die USA, Japan und Südkorea unter Einsatz von vielen Kriegsschiffen, einschließlich des ISIS-Zerstörers und den großen Streitkräften, eine provokatorische gemeinsame Seemilitärübung begonnen, die die TVIAK als Hauptziel hat. Diesmalige Militärübung ist eine erneute schwere militärische Provokation gegen die TVIAK und ein Ausdruck der Ambitionen auf Vorherrschaft, die den Frieden und die Sicherheit der Region stören. In letzter Zeit führten die USA unter Einsatz von ihren enormen strategischen Vermögen wie dem atomgetriebenen Flugzeugträger Ronald Reagan mit Südkorea die in der Geschichte beispiellos große gemeinsame Seemilitärübung durch. Jedoch sie geben sich damit nicht zufrieden. Diesmal führen sie auch mit Japan wiederum eine militärische Druckkampagne. Das bringt ihren wahren Charakter als Hauptverantwortlicher für die Zuspitzung der Lage der koreanischen Halbinsel deutlich ans Licht. Die gemeinsame Militärübung, die nach der Raketenalarmübung im Juni diesmal wiederum auf der koreanischen Halbinsel stattfindet, zeugt eindeutig davon, dass das dreiseitige Militärbündnis zwischen den USA, Japan und Südkorea kein Gespenster mehr ist, sondern als Hauptkettenglied der Strategie der USA für Herrschaft über Asien in die Tat umgesetzt wird. In der Tat reden die USA ganz offen, dass nach ihrer Strategie für das neue Gleichgewicht in Asien und Pazifik in der zweiten Etappe die dreiseitige Zusammenarbeit zwischen den USA, Japan und Südkorea ausgebaut wird. Die Tatsachen zeigen erneut, dass die Linie und die Politik der Partei der Arbeit Koreas und der TVIAK für die qualitativ-quantitative Verstärkung ihrer auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Abschreckungskraft äußerst richtig sind. Die TVIAK wird das nukleare Schwert der Souveränität und Gerechtigkeit noch fester in der Hand halten, alle Herausforderungen der USA und ihrer Handlanger entschieden durchkreuzen und den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region zuverlässig verteidigen.